Ja, jetzt schläft der Julius. Heute Abend lag ich mit ihm im Bett. Er war heute Abend der älteste Vierjährige, den man sich denken konnte. Denn morgen oder diese Nacht wird er 5. Als es dunkel wurde, sagte er mir leise, dass er schon mal eine Fledermaus gesehen hatte. Und noch leiser gestand er mir, dass er vor der Angst gehabt hätte. Naja, der kannte vielleicht die Bilder von Fledermäusen. Da haben sie ja wirklich so weit aufgerissene Mäuler mit langen Zähnen. Naja, und bei vielen Menschen, die sie noch nie genau gesehen haben, sind sie auch verschrien und werden verteufelt. Man meint sogar, als Vampire wären sie Blutsauger. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Fledermäuse sind ganz liebe Tiere und die wollen auch nur leben. Die allermeisten fressen Insekten, Mücken zum Beispiel. Das ist ja toll, ne? Wenn sie die wegfangen, dann stechen die uns nicht. Andere Fledermäuse fressen Früchte. Und nur in den Tropen leben Fledermäuse, die saugen Blut. Bei uns in Deutschland gibt es die nicht. Ja, und die Fledermäuse, die können ganz schlecht gucken. Tagsüber können sie nicht gut gucken und nachts sowieso nicht. Ich meine, da können wir ja auch wenig gucken. Aber die Fledermäuse fangen nachts die Insekten, die Mücken. Und selbst wenn die Mücken ganz still sind, können die Fledermäuse die hören, denn die Fledermäuse stoßen selber ganz spitze Schreie aus. Wollt ihr die mal hören? So hört sich das an, wenn eine Fledermaus durch die Gegend fliegt und nach Futter sucht. Wenn dann zum Beispiel eine Mücke da gerade fliegt, dann kommt ein Echo zurück zu diesen großen, weit aufgespannten Ohren von der Fledermaus. Und dann kann die Fledermaus genau hören, aus welcher Richtung das Echo kommt. Dann fliegt sie schnell dahin, macht das Maul auf und frisst die Mücke. Im Flug. Ja. Und jetzt, warum brauchen wir denn eigentlich noch Angst vor der Fledermaus zu haben? Denn vielleicht müssen die Fledermäuse sogar Angst vor uns haben. Ich stell mir jetzt mal vor, dass eine Fledermaus, nennen wir sie Frieda, die hätte sich jetzt mal zu uns in die Wohnung verirrt. Draußen machen sie ja nur selber so ein bisschen Lärm und da finden sie es eigentlich ganz schön. Wenn sie aber bei uns in die Wohnung kommt, dann wundert die sich. Es sind nämlich ziemlich laute Geräusche, die bei uns sind. Selbst nachts, wenn wir alle schon schlafen gegangen sind. Und wenn wir vergessen haben sollten, mal den CD-Spieler auszumachen. Wenn wir den CD-Spieler nicht ganz ausgemacht haben, dann hört er sich so laut an für die Frieda mit ihren scharfen Ohren. Naja, jetzt sehe ich die Frieda bei uns im Wohnzimmer schon irgendwie vor mir. Ich komme dazu und dann sehe ich auch irgendwie, da liegt noch so ein Alufolienpapier. Das knülle ich jetzt mal zusammen. Ah, so laut ist das für die Frieda, ne? Hätte ich besser nicht gemacht. Naja, und dann streichle ich mir über meinen Stoppelbart. Hört ja eigentlich keiner, nur die Frieda. Oder ich sehe noch einen Krümel auf dem Tisch liegen und den zerreibe ich mal zwischen zwei Fingern. Auch verdammt laut für die Frieda. Naja, und was ist, wenn wir jetzt mal weitergehen oder fliegen als Frieda, wird sie ja vielleicht Angst vor mir haben und fliegt durch die Küche, fliegt jetzt in unser Esszimmer und da. Wer ahnt denn wohl, wer das ist? Das ist die Telefonstation, von unserem drahtlosen Telefon. Das sendet immer so leise. Wir können das mit unseren Ohren gar nicht hören. Aber eine Fledermaus, die hört das verdammt laut. Ja, die Frieda fliegt weiter, ne, weil sie will ja nicht so lange bei diesem Telefon bleiben. Naja, dann haben wir noch ein Glas Sprudelwasser nicht ganz ausgetrunken, das steht auf dem Tisch. Und diese kleinen Bläschen, die da hochfliegen, die machen so einen Krach. Nochmal. Na, dann würde ich doch mal sagen, gehe ich die Treppe runter, macht der Frieda die Tür auf. Na, muss ich meinen Schlüssel allerdings rausholen und der ist verdammt laut für die Frieda. Naja, ich mache der Frieda noch Licht an. Hätte ich besser nicht gemacht. Denn das Licht, was wir da draußen haben, das ist so laut und da fliegt die Frieda ganz, ganz schnell weg. Ja, denn das Licht, das kann sie überhaupt nicht vertragen. Komisch, ne? Dass die Fledermäuse so eine Lampe hören können. Aber jetzt hören wir uns nochmal die Frieda an, wie sie da draußen rumfliegt.